1 Live. Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Wie der Wind am Ende einer Straße. Unvergessene Momente. Es gibt Dinge im Leben, die vergisst man nie. Wohlgemerkt, ich ziele ab auf Kleinigkeiten. Also nicht auf goldene Hochzeiten, tragische Stürze von Hausdächern oder Vorfälle ähnlichen Kalibers. Nein, Kleinigkeiten. Auch und insbesondere musikalische Kleinigkeiten natürlich. Da gab es etwa ein Album der Münchner Gruppe Amondyl, welches mir leider in all den Jahren abhanden gekommen ist. Den Titel erinnere ich nicht mehr. Was letztlich auch nicht so wichtig ist, die alles entscheidende Stelle des Albums trage ich seit Jahrzehnten in- und auswendig gewissermaßen fotografisch mit mir herum. Ein Instrumentalstück, sehr experimentell. Irgendwann, inmitten des Titels, verflüchtigt sich die Musik regelrecht. Einen Moment lang herrscht nahezu absolute Stille. Dann plötzlich hört man ein merkwürdig knarrendes Geräusch. Ich würde sagen, ein Mix aus Knarren und leichtem Quietschen. Eigentlich fabrizieren nur schlecht geölte Türen oder leicht aus den Fugen geratene alte Schränke beim Öffnen oder Schließen solche Geräusche. Damals, zugegebenermaßen häufiger als heute, habe ich mich jedenfalls gefragt, wie kommt dieses Geräusch auf diese Platte, die im Übrigen weit vor der Entwicklung des Samplings entstand. Ich fand keine Lösung und habe offen gestanden bis heute noch keine rechte Erklärung. Irgendwann beließ ich es dabei, die Nadel des Plattenspielers unmittelbar vor der Passage aufzusetzen, die mich an dieses Knarren und Quietschen einer Tür erinnerte. Atemlos lauschte ich. Und dann kam es wieder. Dieses eigenartige Geräusch, welches mir im weiteren Verlauf meines Lebens nur noch ein einziges Mal an anderer Stelle begegnen sollte. Hier, bei DJ Vadim, gleich zu Beginn. Mental Gymnastics, DJ Vadim, ein Russe, lebt in London. Thank you. Wie der Wind am Ende einer Straße. Unvergessene Momente. Zugegeben, Liedtexte von Jochen Distelmeier oder John Lennon haben vermutlich mehr Gewicht als das vermeintliche Quietschen einer Tür innerhalb der Musik von DJ Vadim oder aber der von Amon Düll. Zumindest sollte man das meinen. Wobei sich meine Faszination für insbesondere Amon Düll und die später hinzugekommene Dissidentenband Amon Düll 2 auf weitaus mehr gründete als nur seltsame Geräusche. Ein Mitglied der Band etwa hörte auf den Namen Renate Knaub-Krötenschwanz. Wie ist sie nur an diesen Namen gekommen, fragte ich mich innerhalb meiner Teenagerjahre ständig und bewunderte die fragliche Frau schon alleine dafür. Krötenschwanz, das klang ganz anders als Vier, Wagner oder sogar Schweineberg. So hieß tatsächlich einer meiner Sitznachbarn in der Schule, Schweineberg. Ein anderer hörte auf den Namen Gerd Bärenloch. So, Bärenloch nämlich, heißt übrigens auch die Müllkippe in dem Ort, in dem ich wohne. Ich bin da Zugereister. Irgendwann einmal habe ich mich entsprechend erkundigt, wie diese Müllkippe an einen solchen Namen gelangen konnte. Vermutlich gab es hier früher Erdlöcher, in denen Bären gehaust haben, sagte mir jemand. Bären im Loch, also Bärenloch. Diese Antwort gefiel mir nicht. So offen und so offen dämlich zeigt sich die Wahrheit nach meiner Erfahrung fast nie. Sie geht tiefer, bis hierhin etwa, bis zum Knie. Passing out in banks, passing in twice. Unvergessen ist mir ein Titel von Amon Düll 2. Das entsprechende Album Wolf City stammt aus dem Jahr 1972. Und einer der Titel darauf heißt Wie der Wind am Ende einer Straße. Ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass ich damals oft stundenlang darüber brütete, wie dieser Titel aufzufassen sei. Was zum Teufel sollte das für ein Wind sein, da am Ende einer Straße? Wodurch um alle Welt unterschied er sich womöglich von dem Wind, den ich damals vor mir hatte, wenn ich selber eine Straße entlang ging, ohne bereits an deren Ende angelangt zu sein? Und welches Ereignis konnte so beschaffen sein, dass man es verglich mit dem Wind am Ende einer Straße? Das Musikstück selber half mir bei der Suche nach Antworten auf meine Fragen keinen Deut. Es war instrumental gehalten und gab mir nichts weiter an die Hand als Bilder, Assoziationen, Fantasien. Ständig sah ich mich am Ende einer Straße und ein leichter Wind wehte um meine Nase. Das eigentlich Merkwürdige aber war, ich war innerhalb meiner Fantasien rund um dieses Ende einer Straße immer allein. Dabei hasste ich das Alleinsein. Amon Düll etwa wohnten in einer großen Kommune. Und nichts schien mir näher zu liegen, als eines Tages selber meine Zeit in einer solchen Kommune zu verbringen. Irgendwann allerdings schleppte einer meiner Freunde dieses Buch mit. Zarathustra von Friedrich Nietzsche. Das vermeintlich allzu offensichtliche darin prallte irgendwie an mir ab. Dies etwa, gehst du zum Weibe, vergiss die Peitsche nicht. Besser in Erinnerung geblieben sind mir Ausführungen etwa vom Biss der Natter. Wenn sie im Schlafe dir in den Munde kriecht, was tun? Ihr den Kopf abbeißen. So zumindest erinnere ich Zarathustras Rat, den ich für gut befand. Wie der Wind am Ende einer Straße unvergessene Momente. Nietzsches Zarathustra beschäftigte sich nach meiner Erinnerung auch mit dem Zustand des Alleinseins und befand, wer allein sei, der sei im besten Falle alles in einem, all ein also. Das leuchtete mir ein und mein Verhältnis zum Alleinsein änderte sich fortan. Als ich mein Elternhaus verließ, nahm ich mir entsprechend eine karge 1,5-Zimmer-Wohnung, kurioserweise am Ende einer Straße. Gegenüber meiner Behausung befand sich leicht zurückliegend ein uraltes Fachwerkhaus. Davor stand ein riesiger Kastanienbaum. Meine Wohnung befand sich im Erdgeschoss. Im Sommer saß ich mit Freunden oft nächtelang auf dem Fenstersims und ließ die Beine nach draußen baumeln. Wir hatten Musik, brüllend laut, Free Jazz von Archie Shepp, Kashmir von Led Zeppelin, wie der Wind am Ende einer Straße von Armin Dühl. Manchmal trat der Dicke von gegenüber nachts um 3 unter die Kastanie und drohte wegen der Lautstärke mit der Polizei. In einer Diskothek ein paar Straßen weiter hörte ich jemanden, ein Mädchen, fragen, ob es Lust hätte, mit ihm Wind um die Ecke zu fegen. Eine Zeit lang schnappte ich diese Formulierung häufiger auf. Wind um die Ecke fegen. Sex sollte das heißen. Nichts weiter oder auch immerhin. Ich muss sagen, dass ich diese Umschreibung überhaupt nicht mochte. Sie war mir irgendwie zu banal. Sex und Liebe. Für mich war das faszinierend wie der Wind am Ende einer Straße. Mit Fegen hatte das nichts zu tun. wie der Wind am Ende einer Straße. Unvergessene Momente. Ganz in der Nähe des Bahnhofs arbeitete ein guter Freund von mir eine Zeit lang in einem Sexshop. Eigentlich war er Musiker, hing ständig in irgendwelchen Proberäumen herum oder aber er quälte sich mit einem schrottreifen Bus bis nach Kiel oder Passau, um dort vor 20 Zahlenden aufzutreten. Weil von solchen Auftritten fast nichts hängen blieb, nahm er die Jobs, wie sie kamen. Er fuhr Medikamente aus, jobbte eine Weile als Nachtwächter und dann eben in diesem Shop. Gelegentlich besuchte ich ihn dort. Anfangs war das ein etwas seltsames Gefühl, von der Straße aus diese 4 oder 5 Stufen zum Laden hinabzugehen. Der Shop nämlich lag in einer Art von Kellerraum. Meistens allerdings war dort rein gar nichts los. Meine anfänglichen Skrupel verflogen also recht schnell. Hinter der Ladentheke befand sich an der Wand eine dieser ältlichen Kompaktanlagen, die neben Radio- und CD-Spieler auch noch einen Kassettendeck beherbergen. Meistens lief auch eine dieser Kassetten, auf denen sich selbstgeschriebene Songs meines Freundes befanden, sogenannte Demo-Versionen. So kam es, dass wir ganz ungezwungen den Songs lauschten und dabei nur sporadisch gestört wurden. Mal kaufte jemand ein Heft, mal verlangte jemand nach einem Schlüssel. Schlüssel, fragte ich irgendwann einmal, was für ein Schlüssel ist das eigentlich? Toiletten, sagte mein Freund, sind immer zu, kann man nur mit Schlüssel drauf. Weitere Erläuterungen unterließ er, fragte stattdessen, wie findest du das Intro? Sollte das Schlagzeug schon hier einsetzen oder erst mit der Strophe? Weiß nicht, sagte ich gelegentlich, weil ich doch hin und wieder abgelenkt war. Einmal etwa schlichen 2 Kerle minutenlang um die Videoregale herum. Plötzlich waren sie wie vom Erdboden verschluckt. Sag mal, die beiden, wo sind die hin? Fragte ich meinen Freund. Wind um die Ecke fegen, sagte er, um kurz darauf leise zu fluchen. Mist, entfuhr es ihm. Was denn los? Fragte ich. Hörst du nicht? Fragte er und deutete auf die Kompaktanlage. Die Gitarre ist total verzerrt. Bei anderer Gelegenheit stand plötzlich der Dicke aus dem Fachwerkhaus gegenüber meiner Wohnung im Laden, den ich sonst eigentlich nur sah, wenn er nachts im Schlafanzug unter der Kastanie stand und sich über den Lärm beschwerte. Ich glaube, ihm war das Zusammentreffen hier viel peinlicher als mir. Zumindest tat er das, was fast alle tun, wenn sie in eine Verlegenheit geraten. Er erzählte einen Witz. Von jemandem, der einen ganzen Tag lang stündlich im Sexshop ein Kondom ersteht und auch spätabends noch einmal wiederkommt. Als der Verkäufer ihm fast schon turnusmäßig das Kondom überreichen will, winkt der Mann allerdings ab, verlangt gleich ein ganzes Dutzend und fügt erklärend hinzu, die Dame bleibt über Nacht. Sonderlich sympathisch war der Dicke mir offen gestanden nie. Eins aber musste man ihm lassen. Witze erzählen, das schien er zu beherrschen. The village, the sea, the street. You're the truth, you're the brain, you're the fake, you're the sign. The sea, the river, the moon, the medicine. You're the war, you're the peace, the love and the words. You're the fruit, the meat, the fish and alcohol. Der Wind am Ende einer Straße. Unvergessene Momente. In all den Jahren kam die Rede immer mal wieder auf Armand Döhl. Kein Wunder, wer von Krautrock spricht, spricht von Armand Döhl. Manchmal beschrieb ich dann dieses Geräusch auf einer ihrer Platten, ähnlich dem des Quietschens eines schlecht geölten Türscharniers. Niemand freilich konnte sich daran erinnern. Und so kam es, dass eine Reihe dieser Gespräche dann wegdrifteten. Und plötzlich wurde zwar immer noch über quietschende Türen gesprochen, aber über solche in Horrorfilmen. Und über etliche andere kleine dramaturgische Gemeinheiten, mit deren Hilfe sich Gruseleffekte einstellen. Mich langweilte das offen gestanden jeweils schon nach kurzer Zeit. Beim Thema Horror nämlich habe ich mich eigentlich schon relativ früh festgelegt. Mein Held da ist eher grobschlächtiger Natur. Sein Name Godzilla. Wo er erscheint, brauche ich keine Feinheiten. Mir reicht es vollkommen, wenn er ein Kraftwerk mit einem Tritt hunderte von Metern weiter nach rechts oder links schleudert oder aber einen Panzer wütend und zugleich doch eher beiläufig in den Boden stampft. Bin ich deshalb ein schlichtes Gemüt? Zu meiner Verteidigung. Der Londoner Künstler Gold Panda, dessen Album Lucky Shiner von einer Schönheit und Einzigartigkeit ist wie sonst nur, der Wind am Ende einer Straße, hat sich in einem Interview mit der Bloggerin Rebecca aus Hamburg auf deren Seite ganz ähnlich geäußert. Zitat: Ich schaue lieber einfache Filme, in denen stumpfsinnig herumgeschossen wird. Ich will einfach nur Eddie Murphy herumschießen und Dinge explodieren sehen. Früher habe ich mir Kunstfilme angesehen. Jetzt nicht mehr. Gold Panda. Eine Zeit lang hat der Londoner in einem Sexshop gearbeitet und sich so über Wasser gehalten. Unvergessene Momente? Regelmäßig sagt er, habe ein älteres Paar den Laden betreten und Hefte gekauft. Der Mann sei immer mit einer dicken Mappe in den Laden gekommen, in der sich alle bereits gekauften Hefte befunden hätten. Um Doppelungen zu vermeiden, hätten er und seine Frau dann oft stundenlang geschaut, ob sie die Hefte, die sie kaufen wollten, nicht vielleicht doch schon in der Mappe hätten. Wie der Wind am Ende einer Straße. Wenige Tage erst ist es her, da steht Renate Knaub-Krötenschwanz mit Amondyl 2 auf der Bühne des Amerika-Hauses in der Hardenbergstraße in Berlin. Anlass ist die Eröffnung der Ausstellung 68, Brennpunkt Berlin. Die Berliner BZ berichtet, der Soundcheck ziehe sich ein wenig in die Länge. Das Publikum, darunter viele Ältere, werde unruhig und begehre Einlass. Eine Frau halte den Kopf gegen eine der Wände, schnüffele daran und sage, das riecht hier ja wie in der DDR. Da sind sie wieder, unvergessene Momente, wie der Wind am Ende einer Straße. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Alles Liebe, alles Gute, ciao. In the words with them. All I wanna do is say.